Hi, friends! Hallo, Freunde! So, the wonderful Holy Spirit, Jesus said it's important that he will go away because then the Holy Spirit will come. Der wundervolle Heilige Geist. Jesus sagte, dass es wichtig ist, dass er weggeht, so dass der Heilige Geist kommen kann. Look at verse 26. Schau Johannes 14, Vers 26. Where Jesus said, but the helper of the Holy Spirit whom the Father will send you in my name, he will teach you everything and bring to remembrance all the things that I said to you. Wo Jesus sagte, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. My friend, you need the Holy Spirit as your master teacher. Mein Freund, du brauchst den Heiligen Geist als dein Meisterlehrer. Do you know, if we could only understand this, wenn wir dies nur verstehen könnten, we would never open our Bible without saying, Holy Spirit, please teach me. Wir würden nie unsere Bibel öffnen, ohne zu sagen, Heiliger Geist, bitte lehre mich. We would never try to figure out anything without connecting to the Holy Spirit. Wir würden nie versuchen, etwas herauszufinden, ohne uns mit dem Heiligen Geist zu verbinden. Teaches everything, he knows everything, he cares about us. Er lehrt alles, er weiß alles, er sorgt für uns. He opens the treasure chest of heaven for us. Er öffnet für uns die Schatztruhe des Himmels. You know, this week I lost my car key. Diese Woche habe ich meinen Autoschlüssel verloren. We have two car keys. Wir haben zwei Autoschlüssel. One Debbie uses, the other one I use. Einer benutzt Debbie und der andere ist für mich. You know, it's good to have a second key also for reserve. Es ist gut, einen zweiten Schlüssel als Reserve zu haben. But anyhow, I had to go out very quickly and I couldn't find my key. Ich musste schnell weggehen und konnte meinen Schlüssel nicht finden. So I grabbed Debbie's key and I drove. Ich nahm Debbies Schlüssel und fuhr weg. You know, and then I sent a message to Debbie. I said, sweetheart, do you know where my keys? Dann schickte ich Debbie eine Nachricht. Schatz, weißt du, wo mein Schlüssel ist? She said no. Sie sagte nein. Do you know, but the kind of key, you know, if you lose that other key that Debbie has, then you're stuck because you know today the electronic keys with the chip inside. Der Schlüssel, wenn du den anderen auch verlierst, dann steckst du fest. Dieser elektronische Schlüssel mit dem integrierten Chip. So I drove home. Ich fuhr nach Hause. And I decided I'm not going to run through the whole house to look for the key. Und ich beschloss, nicht durch das ganze Haus zu rennen, um den Schlüssel zu suchen. You know, I sent a message to Debbie and then I asked Lou, my PA. Ich schickte Debbie eine Nachricht und dann fragte ich Lou, meine persönliche Assistentin. I said, Lou, did you see my car key? Maybe did you leave it on my desk? Ich fragte, Lou, hast du meinen Autoschlüssel gesehen? Vielleicht habe ich ihn auf meinem Schreibtisch gelegt. Anyhow, I came home. Wie auch immer, ich kam nach Hause. And Lou said, und Lou sagte, we need to look for your key, we need to look for your key. Wir müssen deinen Schlüssel suchen, wir müssen deinen Schlüssel suchen. And I said, no. Und ich sagte, nein. Here's what I did. Ich tat Folgendes. I said, Holy Spirit, where is the key? Ich fragte, Heiliger Geist, wo ist der Schlüssel? I barely finished this statement. Kaum hatte ich diesen Satz beendet. And he said, you put your tennis racket bag in your office. Und er sagte, du hast deinen Tennisschläger zurück in dein Büro gelegt. And you put the key inside of the outside zipper. Und du hast den Schlüssel in den äußeren Reißverschluss gelegt. And when you came home a couple of days ago, you forgot to take the key out of there. Und als du einige Tage später nach Hause gekommen bist, hast du vergessen, den Schlüssel herauszunehmen. So walk in my office and Lou says, we have to look for a key. And I said, no, and it's in my bag. I take it out and it's settled. Ich gehe in mein Büro, Lou sagte, wir müssen deinen Schlüssel suchen. Und ich sagte, nein, er ist in meiner Tasche. Ich habe vergessen, ihn herauszunehmen. If he is my helper, the one who's come to my side to help me, why don't we use him more? Or why don't we let him help us more? Wenn er mein Helfer ist, derjenige, der zu mir an meiner Seite gekommen ist, um mir zu helfen, warum lassen wir ihn uns nicht mehr helfen? You know, if we would only understand how precious, how important he is and how he loves to help us. Wenn wir nur verstehen würden, wie kostbar und wichtig er ist und wie er es liebt, uns zu helfen. You know, Jesus desires him to be involved in your life. Jesus wünscht sich, dass er sich in unser Leben integriert. And then Jesus goes on to say something that is a powerful, very powerful statement. Dann fährt Jesus fort und sagt etwas, das sehr stark ist, eine sehr starke Aussage. And that's in verse 27. Und es steht in Johannes 14, Vers 27. Jesus says, peace I give unto you, my peace I leave unto you. Not as the world says, do I give unto you. Denn Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. I mean, this is a very interesting statement. Dies ist eine sehr interessante Aussage. Because Jesus is telling us here that the world actually offers peace. Denn Jesus sagt uns, dass die Welt uns Frieden anbietet. But it's a false peace. Aber es ist ein falscher Friede. Jesus says, I give you a different kind of peace. Jesus sagt, dass uns einen anderen Frieden gibt. You know, and the next thing that Jesus is saying, und das nächste, das Jesus sagt, he said, you heard, it's literally the next statement. Wortwörtlich der nächste Satz. So he says, I'm going to give you a different kind of peace. Er sagt, ich gebe euch einen anderen Frieden. Then he said, don't let your heart be troubled. Don't be afraid. He repeats himself. Dann sagt euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wiederholt sich. He says, you heard that I'm going away and really, if you would love me, you would rejoice. Sagt, du hast gehört, dass ich weggehe und wenn du mich wirklich liebst, dann würdest du dich freuen. Think. Überlege. Jesus just told the disciple that he didn't love him. Soeben sagte Jesus seinen Jüngern, dass sie ihn nicht lieben. Because they were sad when he left. Weil sie traurig waren, als sie verlassen hat. Jesus looks at them and says, look, if you would really love me, you would actually be glad that I'm going. And basically, you are not glad, so you don't love me. Jesus schaut sie an und sagt, schaut, wenn ihr mich wirklich lieben würdet, wärt ihr froh, dass ich weggehe. Im Grunde, ihr freut euch nicht, also liebt ihr mich nicht. You know, it's something so incredible that we see again here. Es ist etwas so Unglaubliches, das wir hier wieder sehen. And don't get offended at this. Lass dich davon nicht kränken. But to be sad when somebody goes to heaven and they go away from us is a sign that we never really loved those people. Traurig zu sein, wenn jemand in den Himmel geht und sie von uns weggehen, ist ein Zeichen, dass wir nie wirklich diese Menschen geliebt haben. Jesus said, I'm going away. And we knew where he was going to heaven. Jesus sagte, ich gehe weg. Und wir wissen, wohin gegangen ist. Ging in den Himmel. And they are sad. Und sie sind traurig. And Jesus literally said, I mean, literally uses this word. Und Jesus sagte wortwörtlich, ich meine, wortwörtlich gebraucht diese Worte. If you would have loved me, you would rejoice. Hättet mich geliebt, so hättet euch gefreut. You know, these words, I mean, they go right through my heart. Diese Worte gehen direkt durch mein Herz. But everybody is telling me all of the natural reasons why Christians have to grieve like the world grieves. Aber alle erzählen mir all diese natürlichen Gründe, warum Christen so trauern müssen, wie die Welt trauert. There was nobody more loving, more kind and more empathic than Jesus. Es gab niemanden, der liebevoller, gütiger und einfühlsamer war als Jesus. Nobody. Niemand. And yet that same Jesus disguised the very fact that you were sad when I'm going away shows me that you never really loved me. Und doch hat derselbe Jesus die Tatsache, dass du traurig bist, wenn ich weggehe, als Zeichen dafür gewertet, dass du mich nie wirklich geliebt hast. But Reinhard. Aber Reinhard. If a loved one from me dies, I can't be sad. Wenn ein geliebter Mensch von mir stirbt, kann ich nicht traurig sein. Let me ask you a simple question. Ich stelle dir eine einfache Frage. Does love seek its own interest? Sucht die Liebe ihr eigenes Interesse? No. Nein. 1 Corinthians 13 says it doesn't. 1. Korinther 13 sagt, das tut sie nicht. I really do believe that we have adapted the way of the world how we handle death. Ich glaube wirklich, dass wir die Art, wie die Welt den Tod behandelt, angenommen haben. Smith Wigglesworth, a very, very powerful man of God. Smith Wigglesworth, ein sehr mächtiger Mann Gottes. Who had an extremely deep and passionate relationship with his wife. Der eine extreme und tiefe leidenschaftliche Beziehung mit seiner Frau hatte. She died and it devastated him. Sie starb und darüber war sehr verzweifelt. He raised her from the dead. Weckte sie vom Tod auf. The Lord said, der Herr sagte, she's mine, not yours. Sie gehört mir, nicht dir. And he repented, he literally repented. Und bereute, wortwörtlich, bereute. And let her go. Und ließ sie los. And she died again and went back to Jesus. Und sie starb wieder und ging zurück zu Jesus. And Smith completely changed his whole attitude about grieving when somebody goes to be with Jesus. Und Smith veränderte seine ganze Einstellung, was die Trauer anbelangt, wenn jemand zu Jesus geht. If Jesus goes to the Father where he's supposed to be. Wenn Jesus zum Vater geht, wo er hingehört. And the disciples are sad, it means it's all about them. Und die Jünger traurig sind, bedeutet es, dass sich alles um sie dreht. If Debbie goes to Jesus where she really belongs to. Wenn Debbie zu Jesus geht, wo sie wirklich hingehört. And I'm sad. Und ich traurig bin. It's about me. Geht es um mich. Do you know if Debbie would really go before me? Wenn Debbie wirklich gehen würde vor mir. And if I would feel sadness, which is very normal. Und ich Traurigkeit empfinden würde, was sehr normal ist. I would not allow these feelings to enter my heart and turn into emotions. Würde ich nicht erlauben, dass diese Gefühle in mein Herz eindringen und zu Emotionen werden. Whenever this feeling would come, I would immediately stop and think about what a wonderful place she is right now. Wenn immer diese Gefühle kommen würden, würde ich sofort innehalten und darüber nachdenken, an welch wunderbaren Ort sie jetzt ist. And I would rejoice. Und ich würde mich freuen. Jesus said you would rejoice if you would have left me when I said I go. Jesus sagte, ihr würdet euch freuen, als ich sagte, dass ich gehen werde, wenn ihr mich wirklich lieben würdet. A lot of deep thoughts here. Hier sind viele tiefe Gedanken. See you tomorrow. Sehe dich morgen.